suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyen. Moi, Sylvie, wie geht het? Salut, gut, à bei dir. Wat misst du an denger Vakanz? What will you do during your vacation? Oh, mir kriege Besuch, Freunde aus Portugal. Oh, we'll have guests, friends from Portugal. Sie bleiben eine Woche zu Lützeburg. They'll stay in Luxembourg for a week. Am Sonntag Abend fuhren sie auf die Gersischen. I'll meet them at the train station on Sunday night. Am Montag fuhren wir auf Feiern. On Monday, we'll drive out to Fjanden. Wir gehen Bursch gucken an dem Museum von Victor Hugo. We'll have a look at the castle and at the Victor Hugo Museum. Danach fuhren wir auf Kleef. Then we'll drive to Clairvaux. Wir gehen die Ausstellung The Family of Man vom Edward Steichen gucken. We'll visit the Family of Man exhibition by Edward Steichen. Ich weise ihnen noch die Abtei. I'll also show them the Abbey. Danach gehen wir an das Restaurant und fahren dann heim. Then we'll go to the restaurant and after that we'll drive back home. Und was macht ihr am Dienstag? And what will you do on Tuesday? Am Dienstag fahren wir auf Mondorf. On Tuesday we'll go to Mondorf. Wir gehen an das Fitnesscenter, wir gehen schwimmen, an die Sauna und machen ein bisschen Bodybuilding. Danach gehen wir dann bei der Maus Kathi inholen. We'll go to the fitness center, we'll go swimming and to the sauna and do some bodybuilding. Afterwards, we'll have a drink at the Maus Kathi. Fahrt ihr auch auf den Mosel? Will you go to the Mosel too? Ja, am Mittwoch. Yes, on Wednesday. Wir fangen zu Remejun auf Fuhre Lernst Mosel. Oves gehen wir ab erster Nacht. We'll start at Remisch and drive along the Mosel. At night, we'll go to Echternach. Aber ist das nicht anstrengend? But isn't that strenuous? Doch, dafür machen wir einen Donnerstag Pause. Yes, it is. That's why we'll make a break on Thursday. Wir bleiben daheim und rasten. We'll stay at home and rest. Oves kochen eine Lützeburger Spezialität. At night, I'll cook a Luxembourg Specialty. An a Freitag? And on Friday? A Freitag weisen ich ihnen Trier. On Friday, I'll show them Trier. Wir bleiben den ganzen Tag da gehen einkaufen. We'll stay all day and do our shopping. Samstag zum Morgen gehen wir an die Stadt und nur mittags fuhren wir früheren Heim in Portugal. On Saturday morning, we'll go into town and in the afternoon, my friends will return to Portugal. Maybe you have the impression that this dialogue was just a variation on last time's enumeration of Sylvie's Saturday activities, but in fact, you have just learned the use of the future tense in Luxembourgish. In other words, Luxembourgers simply use the present tense while the future is expressed by an adverb. Zondag, danach, oves, dann, etc. We do have the equivalent of the English shall and will, but only use it in some rare expressions, mostly in threats. Dem werde ich weisen. In a word-to-word translation, I'll show that one. Or, dat werde man nachgesehen, well, we shall see. And occasionally, you also use it to express a doubt about a future event. Et werde jo net rinnen. Let's hope that it's not going to rain.